Der Moonsong aus dem Film Her von Spike Jonze. Und das ist nicht der einzige Oscar, den der Film gewinnen könnte. Auch für den besten Film und das beste Drehbuch ist Her nominiert. Wer nun genau gewinnt bei der Oscarverleihung in der kommenden Nacht, welche Namen in den Umschlägen stecken, das wissen im Augenblick nur zwei Personen, nämlich die Angestellten der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers, die die Stimmzettel der 6000 Akademie-Juroren ausgezählt haben. Insgesamt wird es Gewinner in 24 Kategorien geben und wir wollen nicht alle einzeln durchgehen, aber ein bisschen spekulieren und zusammenfassen. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist, ja man kann sagen, noch im Studio. Frau Lewicke, die Liste der Nominierten liest sich wie ein gut sortierter Gemischtwarenladen. Das ist das Weltraumspektakel Gravity, die hintersinnige Komödie American Hustle und das Sklavendrama 12 Years a Slave. Wie breit gefächert, wie vielfältig ist denn das Kino wirklich, das hier vertreten ist? Ja, schon ziemlich. Und ich finde, man kann in den letzten Jahren schon einen Wandel bei der Oscar-Verleihung festmachen. Also die Akademie, die die Oscars verleiht, hat wirklich einen Kurswandel vorgenommen. Und wenn man sich so mal anschaut, in den 80er, 90er Jahren, da waren es ja immer die Blockbuster gewonnen haben, die Filme, die eben so ein Erfolgskonzept hatten. Aber die Filme gibt es ja überhaupt nicht mehr. Man weiß heute nicht mehr, was funktioniert eigentlich beim Publikum. Das ist alles nicht mehr vorhersehbar. Es geht auch nicht mehr um das große Spektakel und schauwerte Kino. Und um dieser Entwicklung eben gerecht zu werden, hat man ja seit 2012 das erweitert, dass eben jetzt statt fünf bis zehn Filme nominiert werden können, um dieses Spektrum eben auch abzubilden. Und wenn man jetzt die Filme, die Sie eben schon genannt haben, versucht mal so ein bisschen einzuordnen, Weltraumdrama, aber es ist ja gleichzeitig auch ein Kammerspiel. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, dass Sandra Bullock in der Weite des Weltalls eine Trauerarbeit vollrichtet, nämlich die eines verlorenen Kindes. Oder nehmen wir eben American Hustle. Das ist ja auch mehr als eine Gangsterkomödie. Also man kann die Filme auch gar nicht mehr in so ein Genreschubfach einfach so packen, weil hier sind einfach Regieautoren am Werk mit einer ganz eigenen Handschrift, die das Genre auch nehmen, um was völlig anderes zu erzählen. Viele sagen ja, es sei ein unglaublich starker Jahrgang. Wie sehen Sie das? Ja, auf alle Fälle, weil ich finde einfach, diese Filme zeigen eben auch das Umdenken in der Traumfabrik. Und ich meine, was macht Hollywood aus? Das sind doch die ewigen Heldengeschichten. Gucken wir uns jetzt aber die Filme an, sehen wir doch eigentlich gar keine Heldengeschichten mehr. Das sind doch Menschen auf Augenhöhe und das sind auch häufig Menschen, die ganz allein auf sich gestellt sind, quasi auch verlassen von der Gesellschaft. Also nehmen wir jetzt einen Film wie Dallas Buyers Club, da geht es ja um einen AIDS-Kranken in den 80er Jahren. Da gibt es überhaupt gar kein Gesundheitssystem mehr, was diesem Mann hilft. Also ein Beispiel, oder nehmen wir 12 Years a Slave. Da geht es um einen freien schwarzen Mann im Norden, der quasi von den Südstaaten entführt wird und versklavt wird. Und da fragt man sich natürlich, wo sind da die demokratischen Grundrechte? Und um nochmal auf die Helden zu kommen, früher haben die Helden die Gesellschaft gerettet, jetzt nehmen sie die beklauen sie die Gesellschaft. Also hier haben wir wieder American Hustle, das Gangster-Trio aus den 80er Jahren. Hier haben wir aber auch einen Film wie The Wolf in the Wall Streets von Martin Scorsese, wo es um einen gnadenlosen Börsenmakler geht. Also da hat sich wirklich was so umgedreht in Hollywood. Aber alle Filme, die Sie eben erwähnt haben, einschließlich Wolf of Wall Street, der ja auch in den 80er Jahren spielen alle in der Vergangenheit. Wenn ich einen Film nehme wie Dallas Buyers Club, wir haben gesagt, da geht es um ein brisantes Thema im Umgang mit AIDS in den 80ern. Aber er behandelt dieses Thema ja auch wirklich in der sicheren Vergangenheit und nicht heute. Wie politisch ist denn dieser Jahrgang? Ja, ich finde es dann trotzdem politisch, weil vielleicht muss sich ein Land auch mal in der Geschichte umschauen, um zu wissen, wo es heute steht. Und das Interessante ist ja, dass viele Geschichten ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen. Und es geht eben nicht darum, so das große Ganze zu erzählen, sondern es geht darum, über das Subjekt vom großen Ganzen zu erzählen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es sind einfach Figuren auf Augenhöhe. Es ist vielleicht auch ein Kino auf Augenhöhe. Und für diese Selbstuntersuchung, die Amerika gerade betreibt, da gehört es vielleicht eben auch dazu, dass man nochmal in das Kapitel der Sklaverei reingeht und was Steve McQueen da macht, ist ja eigentlich auch nochmal die physische Gewalt auf die Leinwand zu bringen, auf ganz ungewohnte Weise, weil er kommt ja von der bildenden Kunst und er hat da einfach auch vielleicht nochmal andere Bilder für. Und natürlich haben Sie recht mit Dallas Buyers Club, der geht in die 80er Jahre zurück, aber man kann ja vielleicht auch sagen, das ist eben immer noch ein Verweis darauf, dass und mit unserem Gesundheitssystem immer noch was nicht stimmt. Also ich finde das schon ganz interessant und die Filme geben vielleicht so ein Stimmungsbild wieder von so einer postimperialen Gesellschaft, die sich jetzt mal vor der eigenen Haustür umschaut, eben auch vor der eigenen Geschichte. Und es geht eben nicht mehr um die Verwirklichung des amerikanischen Traums, sondern es sind eigentlich nur noch Überlebenskämpfe. In vielen Oscar-Jahren ging ja häufig alle Preise an einen Film oder sehr viele Preise. Er räumte dann in ganz vielen Kategorien ab. In den letzten Jahren gab es nicht mehr so eindeutige Gewinner. Wie sieht es Ihrer Einschätzung nach in diesem Jahr aus? Ich glaube auch, dass sich das wieder aufteilen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass 12 Years a Slave, weil es eben doch ein wichtiges Thema ist, dann als bester Film gewinnen wird. Dass aber Alfonso Cuarón dann aber für sein Weltraumdrama gewinnen wird, weil er 3D ja ganz ungewohnt einsetzt, weil man ja wirklich das Gefühl hat, man ist mit Sandra Bullock im Weltall. Man spürt, was einem dagegen kommt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war letztes Jahr auch so. Da hatten wir ja Argo als besten Film und Ang Lee hat für seinen 3D-Film als bester Regisseur gewonnen. Und ich finde aber vor allen Dingen die schauspielerischen Leistungen in diesem Jahr sehr, sehr beeindruckend. Und da möchte ich vielleicht doch nochmal auf Michael Fassbender zu sprechen bekommen. Der ist ja nominiert als bester Nebendarsteller für 12 Years a Slave. Und wie er mit seinem Körper arbeitet, wird einfach nochmal Geschichte regelrecht durchs Kino umgeschrieben. Weil wenn man sich die Südstaatenbilder von damals anschaut, das waren immer weiße Villen, die Weißen haben schön gelebt und alles. Und hier mit ihm, seiner Figur, wird einfach gezeigt, wenn man Leute versklavt, verprügelt und alles mit ihnen anstellt, das wirft auch ein anderes Licht auf einen selbst, das macht mit einem was. Und das finde ich vielleicht die größte Leistung bei 12 Years a Slave, dass es einfach zeigt, das war eine dekadente, fertige, weiße Gesellschaft, die damals die Sklaven genommen hat. Natürlich hängt bei den Preisen auch immer ab, wie viel Lobbyarbeit gemacht wird vorher. Insofern kann man das noch nicht ganz sagen, wer gewinnt. Natürlich ist diese Oscar-Verleihung eine gewaltige Maschinerie, wenn man alleine an die vielen Oscar-Dinner vorab denkt. Würden Sie gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfen? Beim Klinkenputzen, klar, wäre ich da gerne eingeladen. Und das ist ja auch unglaublich, was da für Geld ausgegeben wird. Also teilweise bis zu 10 Millionen Dollar. Da könnten wir hier in Deutschland wieder 3 Filme von drehen. Und die müssen ja auch, 3-4 Wochen sind die Schauspieler, Regisseure damit beschäftigt, eben den Akademiemitgliedern den Hof zu machen, lieb Kind und sonst was. Ja, und heute Nacht werden sie dann alle brav versammelt da sitzen und eben doch gute Miene zum bösen Spiel machen. Weil natürlich geht es doch um Geld, Prestige und alles. Aber naja, wir freuen uns trotzdem auf diese Show. Morgen früh wissen wir dann mehr. Morgen nach 9 Uhr können Sie Anke Lewicke hier im Radio Feuilleton noch einmal hören. Sie wird zusammen mit Jörg Taschmann die Preise diskutieren. Vielen Dank erstmal und hier noch ein weiterer nominierter Song, Ordinary Love von U2 aus dem Mandela-Film Der lange Weg zur Freiheit.